Ich würde jetzt gerne noch beten vorher. I want to pray beforehand. Jesus, es geht nur um dich. Jesus, it's all about you. Und das ist, warum ich heute spreche. And that's why I'm speaking today. Und ich danke dir, dass du einem ein erfülltes Leben geben kannst. And I thank you that you're the only one that can give me a fulfilled life. Und ich danke, dass du mich errettet hast. I thank you that you saved me. Und ich kann nicht schweigen über das, was du tust in meinem Leben. And I just can't keep quiet about the things that you're doing in my life. Heiliger Geist. Holy Spirit. Bitte sprich durch mich. Speak through me. Nur du. Only you. Und die Ehre gehört Jesus. And the glory belongs to you, Jesus. Amen. Amen. Ja, also der Pastor Rob hat mich gebeten, heute ein Zeugnis zu geben. Pastor Rob asked me to give a testimony today. Über was Jesus so im letzten Jahr in meinem Leben gemacht hat. About what Jesus has done in my life the last year. Am 25. kommenden August werde ich mein dreijähriges Jubiläum mit Jesus feiern. On the 25th of August, I'm going to celebrate my third anniversary with Christ. Und das hat, also vor 3 Jahren habe ich mich eben bekehrt. And 3 years ago, I converted. Ich gab ihm mein Leben. I gave him my life. Und es hat sich bis jetzt verändert und ich kann es kaum beschreiben, aber ja, es ist, wie wir gesungen haben, invisible to the world, unsichtbar für die Welt. I can just say that in this time my life has really changed and I know, like, I can't even explain it all what's happening, but like the song that we sang today, it's invisible to the world. Aber es ist da. But here it is. Und es wird besser, wenn man daran glaubt. And it's even better when you believe. Und im letzten Jahr habe ich zu Gott gesagt, irgendwie, ich möchte mehr. Irgendwie, ich habe das Gefühl, ich meine, beten, Bibel lesen, in die Gemeinde gehen und es muss da mehr geben. In the last year I thought to myself, you know, it's great to read the Bible and come to the church and pray, but there's got to be more. Und er verspricht ja in der Bibel, die Bibel ist voller irgendwie Versprechen, wenn man... And he promises in the Bible, because we know that the Bible is full of promises. Wenn man Gott ernsthaft sucht, dann soll man auch erwarten, und er wird dann Türen öffnen, und es wird was passieren. And it says that if you seek with all your heart, then he will open that door and give you what your heart desires. Und es hat mit einem Text angefangen von einem Gläubigen. And my testimony starts with a text from a believer. Und es hat mich einfach angespornt, darüber nachzudenken. And it really spoke to me, and I thought about it. Und meinen Glauben noch ernster zu nehmen. To take my faith even more serious. Und ich würde euch das jetzt gerne vorlesen. And I want to read it to you. Also es ist von Marcia Cornelli. Marcia Cornelli. Also, einer der kritischen Bereiche im heutigen Christentum ist die Abgestumpftheit der Christen. One of the critical areas in Christianity today is the obscurity of Christians. Wir haben das Staunen verlernt. We've forgotten the awe of it. Die gute Botschaft ist nicht mehr die gute Botschaft, sondern eine okay Botschaft. The good news is no longer the good news, it's just instead like okay news. Christsein ist nicht mehr lebensverändern, sondern höchstens eine Lebensverbesserung. To be a Christian doesn't mean life changing anymore, but rather just having a better life. Jesus verändert Menschen nicht mehr in feurige, radikale Christen, sondern höchstens noch in nette Menschen. Jesus isn't changing people into a burning radical Christian any longer, but instead just into nice people. Was ist passiert mit einer radikalen Christenheit? What happened to radical Christianity? Eine Art Menschen, die die Welt auf den Kopf gestellt haben. What happened to the kind of people that turned the world upside down? Was ist passiert mit dem Evangelium, das durch die ersten Jahrhunderte wie ein wildes Feuer die Welt veränderte und als gefährlich angesehen wurde von den Regierenden? What happened to the gospel that through the first century was like a wild fire that was changing the world and was considered by the government to be dangerous? Was ist passiert mit den Christen, die voll Feuer waren, die keine Angst kannten, die für die Wahrheit einstanden, egal was es sie kostete? What happened to Christians that were full of fire, who knew no fear, who stood for the truth no matter what it cost? Die ein Dorn waren in einer gottlosen Welt. They were a thorn in a godless world. Die willig waren, Jesus nachzufolgen, egal wohin. They were willing to follow Christ wherever he led them. Was ist passiert mit den Christen, die voller Leidenschaft und Dankbarkeit waren? What happened to Christians who were passionate and thankful? Die jeden Tag neu staunten über die Gnade Gottes. Who were amazed every day about the grace of God. Was Jesus und seine Jünger charakterisiert hat, war ihre Unberechenbarkeit. What Jesus and his disciples characterized was their unpredictability. Jesus hat seine Jünger immer überrascht, indem er in die falschen Häuser gegessen ist. Jesus always surprised his disciples because he ate at the wrong houses. indem er mit den falschen Leuten verkehrt hat. He associated with the wrong people. Steuereintreiber, Prostituierte. Yeah, tax collectors, prostitutes. Und indem er die Menschen am falschen Tag geheilt hat. And he healed people on the wrong day. Ich möchte mich selbst wieder überraschen lassen. I'd like to be surprised once again. Dass ich selbst für andere Menschen unberechenbar werde. That I too would be unpredictable in front of people. Ich will als gefährlich gelten in einer langweiligen und abgestumpften Religion. I want to be reckoned dangerous in a boring and dull religion. Ich möchte einen Glauben, der als gefährlich eingestuft wird in einer monotonen und berechenbaren Gesellschaft. I want to have a faith that's classified as dangerous in a monotone and predictable society. Und das ist jetzt wirklich, das hat mich umgehört. And this just knocked me over. Die größte Gefahr in der Christenheit sind wahrscheinlich jene Menschen, die zwar behaupten, an Jesus zu glauben, aber nicht mehr überrascht und überwältigt sind von Jesus. The greatest danger in Christianity are probably those people who say and they claim to believe in Christ, but they're not any longer surprised or overwhelmed by Christ. Ja, und das ist eben der Text, und ich habe das so gelesen und ich habe gewusst, das kommt von Gott. And I read that and I knew it came from God. Und ich habe mich selber gefragt, bin ich überrascht? And I thought to myself, am I surprised? Über das Kreuz. Merken Menschen, dass das, was in mir ist, das Kreuz, Jesus, dass das in mir lebt? Do people even recognize that cross, it's in me, it lives? Okay, und dann habe ich zu Gott gesagt, okay. And I said, okay. Okay, hier bin ich, benutze mich, ich will irgendwie Österreich, die Welt verändern. And I said, here I am, I want to change Austria. Yeah. Use me, here ich I am. Da. I'm here. Ja, und wenn du Paulus, der ärgste Christenverfolger war, benutzen kannst. When you think of Paul, who was the worst kind of tormentor, persecutor of the church, of Christians. Dann kannst du eine kleine Kindergärtnerin dazu auch benutzen. And then you can also use a little kindergarten teacher. Und man kann viel von Menschen lernen. You can learn a lot from people. Vor allem von gläubigen Menschen, die dieses Leben mit Jesus erfasst haben. You can learn a lot from people who understand Christ. Und es war aber nicht so, dass er dann gesagt hat, okay, du kannst die Welt jetzt auf einmal verändern. You know, it wasn't like, you know, okay, you can change the world in one day. Sondern weil ich bin ja immer so gleich, juhu, mach mal das. I was like, okay, let's do this. Und dann hat Gott so gemacht, komm zurück, meine Liebe. And God says, get back here, honey. Und dann hat er mir eben diesen zweiten Text gegeben. And then he gave me this other auch von einem Gläubigen. Also from a believer. Und als ich noch frei und jung war und die Zukunft keine Grenzen hatte, da träumte ich davon, diese Welt zu verändern. When I was still free and young and the future had no limits, I dreamt of changing the world. Als ich dann älter und weiser wurde, da erkannte ich, dass sich die Welt nicht ändern wird. As I got older and wiser, I realized that the world didn't want to be changed. Und so entschied ich mich, meine Visionen etwas einzuschränken und wollte doch wenigstens mein eigenes Land verändern. And so I decided to somewhat restrict my vision and wanted to at least change my own country. Dann kam ich in meine zweite Lebenshälfte. Und mit einem letzten verzweifelten Versuch wollte ich wenigstens meine eigene Familie ändern, jene, die mir am nächsten standen. And then as I entered in the second half of my life, with a last despairing attempt, I wanted to at least change my own family, those who were closest to me. Aber auch sie wollten nichts davon wissen. But they weren't interested in knowing. Und jetzt liege ich hier auf meinem Sterbebett und erkenne vielleicht zum ersten Mal in meinem ganzen Leben, dass wenn ich mich selbst zuerst geändert hätte, ich durch mein Beispiel meine Familie beeinflusst hätte und mit ihrer Ermutigung und Unterstützung hätte ich eventuell mein Land verbessern können und wer weiß, vielleicht hätten wir dann die Welt verändert. And now I'm laying here on my deathbed and realize perhaps for the first time in my whole life that if I had changed myself first, I could have influenced my family through being an example and with their encouragement and support, I eventually could have bettered my country and who knows, perhaps then we could have changed the world. Und ja, ich habe das so gelesen und ich habe wieder gedacht, Gott, das stimmt irgendwie. Also ich erwarte mir irgendwie, ja, du kannst mich benutzen und die Welt wird sich so verändern. You know, I read that and I said, yeah, Lord, you can use me. And then when I look and I see what the world needs, that I could actually go out and change the world. Und ich habe realisiert, dass ich immer auf irgendwie so eine Person warte, die kommen wird und mir irgendwie zeigen wird, wie dieses christliche Leben zu leben ist. And I waited to see a person come to me who would show me what this Christian life is and how to live it. Und Und weil ich habe mir immer gedacht, ich muss erst Bibelschule machen gehen. Because I've always thought, yeah, I've got to go to the Bible school. Oder ich meine, ich bin nicht würdig, das zu machen. I mean, I'm not worthy to do it. Und für viele Menschen ist es auch einfach, dass sie darauf warten, dass ihr Partner kommt und sie erfüllt. You know, and then there are the people who are waiting for their partner to come and fill them up. Oder man wartet für perfekte Bedingungen. Or you wait for a perfect situation. Und erst dann handelt man. And then you deal with it. Und da hat Jesus klar zu mir gesagt, so geht das nicht. And Jesus said to me, you know, that's not the way it's going to work. Wenn ich dich nicht ändern kann, wenn du dich nicht verändern lässt, if you don't allow yourself to be changed and I can't change you, dann kann ich dich nicht benutzen. Then I can't use you. Und ihm, das war irgendwie so gut, weil ich meine, die Sachen weiß man ja und irgendwie realisiert man ja, aber bis sie von da daher kommen, also and we understand that, you know. We understand that and we know that's the truth, but from until it comes from our head to our heart, what can we do? Ja, und eben, es läuft eben nicht so, dass man irgendwie erwarten sollte, dass sich alles um uns herum verändern wird. And we're not waiting for everything to change around us. Das entscheidet etwas Christen, was uns als Christen wirklich verändern wird. But that what Christians really want to change. Was uns gewöhnliche Menschen zu erfüllten, dankbaren Menschen werden. To have people change to thankful and fulfilled people. Ist diese one-on-one Beziehung mit Jesus. It's this one-on-one relationship with Christ. Mm-hmm. Und ohne das kann es nicht gehen. And without that, it doesn't work. Und ich habe zu Gott gesagt, irgendwie, ich will mehr. Und I said to myself, I want more. Ich habe die Bibel genommen und habe sie hingeschmissen und ich gesagt, es geht so viel mehr und es gibt so viel Erfülltes und du gibst zu viel. You know, and I took my Bible and I kind of just threw it to the side. I said, there are so many things you can do and fulfill me, and there's so much. Und das möchte ich ihm auch weitergeben. And I want to give it further. Weil irgendwie, wenn man sich die Welt heute anschaut, because when you look at the world today, Drogen, Alkohol, AIDS, drugs, AIDS, alcohol, parties, die Familienstrukturen sind zerstört. The whole family structure is destroyed. Also ich merke es, weil ich mit Kindern arbeite und so viel von ihrem Behavior, von ihrem Benehmen kommt davon auch. You know, I work with kids and everything from their behavior shows that this is what's happened. The family structure is destroyed. Und Gott wartet nur darauf, dass irgendwie, glaube ich, Menschen ihn ernst nehmen, weil in Jeremia 29. And God is waiting for people to take him seriously, because in Jeremiah 29. Sagt er. He says, ich habe so große Pläne für euch, Pläne der Heilung und der Hoffnung. I've got great expectations and plans for you, plans of hope and expectation. Wenn ihr ernsthaft nach mir sucht. If you would just seriously look for me. Und ein anderer Vers ist vom ersten, also vom Jakobusbrief 1,22. And another verse is James 1,22. Aber es reicht nicht nur, die Botschaft zu hören. It's not enough to just hear the message. Ihr müsst danach handeln. You have to be doers of it. Sondern betrügt ihr euch nur selbst. Because then you just deceive yourself. Und das stimmt auch. And that's true. Weil ich glaube daran, dass wir ziemlich gut sind im Empfangen. You know, und wir brauchen das auch. You know, I believe that, you know, we have received that and, you know, and we believe it. Aber wenn wir nicht danach handeln, but if we don't do it, bringt es nichts. It doesn't help. Really. Oder nicht so effektiv, wie Gott uns irgendwie benutzen kann. Or not as effective as God could use us. Und deshalb, also Gott hat mir zum Beispiel im Herzen gelegt, jetzt einfach anzufangen, rauszugehen. You know, God's put it on my heart just to go out. Und ich habe angefangen, eben Drogen-Outreach zu machen. You know, and I've started to do a drug outreach. Und dann habe ich eben dem Pastor abgeschrieben, ich will so sehr mit der Gemeinde rausgehen, mit den Jugendlichen, mit den jungen Erwachsenen. And I said to Pastor Rob, geez, I want to go out. I want to go out with the youth and the young people. Und ihnen sagen einfach, wie gut es mit Jesus ist. And to tell people how great it is to be with Christ. Und damit man auch eben konfrontiert wird, dass bei einem Österreicher geht's nun mal sehr gut. You know, and then to confront people with this, because normally an Austrian, it goes very well with them. They have no need. Und irgendwie der Rob Soprano, der jetzt sprechen wird, Rob, who's going to speak, der hat dasselbe Bedürfnis gehabt. He has that same vision. Und irgendwie der Pastor hat uns dann zur Seite genommen und sagt, so, in zwei Wochen wollt ihr Zeugnis geben und reden. And so Pastor Rob took us to the side because we have the same vision. He says, hey, you two want to give a testimony in 2 weeks. Ich sage euch jetzt mal etwas. Because I'm going to tell you something. Wir glauben, dass wir die Generation sind, die die Welt nicht verändern kann. We believe that we're not only the generation that can change the world. Wir sind die Generation, die Welt verändern kann, aber die Welt nicht verändern wird. We are the generation that can change, but we won't do it. We are the generation that can change the world, but the world can't change. Oh, but the world can't change. Yeah. Okay. Und wir haben gesagt, ja, wir werden jetzt darauf fokussieren, einfach mit Jesus. We want to focus with Christ. Einfach unsere Beziehung zu pflegen. To take care of our relationship with Him. Aber nicht nur das zu hören. But not just to hear it. Sondern wir werden aktive, radikale Christen werden. But we want to be active, radical Christians. Und ich glaube daran, dass diese Gemeinde so viel Potenzial hat. And I really believe this church has a lot of potential. Und wenn zwei Leben etwas bewirken kann, wie viel mehr kann eben die ganze Gemeinde bewirken? I mean, when two people can move in the church, what could happen if the whole church began to move? Und eben das Leben mit Jesus ist ein Wahnsinn. And to live this life with Christ, it's great. Und es wäre irgendwie schade zu schweigen und das nicht weiterzugeben. And it would be just a terrible waste to hold back and not to give it all. Und ich möchte abschließen mit einem Vers, wo ich weiß, das möchte Gott, dass ich der Gemeinde vorlese. You know, and I want to end with a verse. Epheser 3, 20 bis 21. Ephesians 3, 20 and 21. Durch die mächtige Kraft, die in uns wirkt, kann Gott unendlich viel mehr tun, als wir je bitten und auch nur hoffen würden. Ihm gehört alle Ehre in der Gemeinde und Ewigkeit. Amen. So Ephesians 3, 20 and 21. Now unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we could ask or think, according to the power that works in us, unto him be glory in the church by Christ Jesus throughout all the ages, world without end. Amen. Ich liebe besonders das Ende. And I love it, especially the end. Ihm gehört alle Ehre in der Gemeinde. To him belongs all the glory in the church. Und in Ewigkeit. And in eternity, throughout the ages. Und wir sind da, um das anderen Menschen vorzuleben. And we're there to live it before other people. Und wir können sehr wohl das beeinflussen, wie weit wir Jesus kennenlernen wollen oder nicht. You know, and we can actually, if we want to know Christ and meet other people, we can portray that to others. Und mein Gebet ist, dass der Heilige Geist einfach zu euch sprechen wird. And my prayer is that the Holy Spirit would speak to us. Und dass jeder Einzelne irgendwie dieses Leben mit Jesus genießen kann. And that everybody can enjoy this life with Jesus. Es heißt nicht, dass kein Leid da ist. It doesn't mean that there's no troubles. Ja, weil irgendwie höre ich immer, oh, du bist Christ, aber trotzdem bla bla bla. So. I still hear, yeah, you're a Christian and still you have troubles. Aber da ist, ich muss mein Leid nicht selber tragen. But I don't have to carry my own burden. Ja, und dadurch kann ich actually joy in the Lord. And through that, I can throw it in here. Yeah. So, okay. Danke. Thank you. Wenn Gott so direkt spricht, when God speaks so directly, kann man das leicht vorüberziehen lassen. You know, we can just let it go by. Oder man kann das Ganze aufnehmen und eine Entscheidung treffen. Or you can receive it and make a decision. Und ich würde gerne mit euch kurz stille werden. And I just want to take a little time of still. Und wirklich dem Heiligen Geist erlauben, and allow the Holy, sprechen, allow the Holy Spirit to speak to us. Im Raum geben. Give him space. Und vielleicht sagen, ja, Herr, das will ich auch. Ja, Herr, das will ich auch. Yeah, Lord, I want that too. Überrasch mich. Surprise me. Hol mich raus aus dem Alltagsleben mit dir. Pull me out of the mundane life into you. Steck mich in Brand. Put me in fire. Wir laden dich ein, Herr. We invite you, Lord. Wir wollen dir allen Raum geben. We just want to give you space. Alles Recht auf unser Leben dir übergeben. To give you everything in our life. Du kannst tun und lassen, was du willst, Herr. You can do with us what we'd like. Wir sind nicht würdig. We're not worthy. Es ist eine hohe Berufung, Herr. It's a high calling, Lord. Aber du bist würdig. But you're worthy. Unseres ganzen Lebens. Wir beten, Herr, dass du durchbrichst. Father, we just pray that you break through. Durch unsere Lauheit. Through our lukewarmness. Diese Vertrautheit. Diese falsche Vertrautheit mit this, dir. This wrong familiarity. Tu ein tiefes Werk in unserem Herzen, wir bitten dich. Do a deep work in our hearts, we ask you. Dass wir nichts bereuen, wenn wir einmal vor dir stehen. That we don't have to be sorry when we stand before you. Öffne unsere Augen heute schon. Open our eyes today, Lord. Bitte. Das beten wir in deinem Namen. We pray in your name. Amen. Amen. Okay, jetzt kommt der Rob zu uns. Now Rob's going to come up. Rob is aus Baltimore. Rob comes from Baltimore. Und er arbeitet auch in der Jugend. And he also works with the youth. Und er hat die Izzy geheiratet. And he married Izzy. Yeah. Und ich freue mich, danke, dass du zum Sprechen wirst. That you can speak to us. Hey guys, how you doing? Hey, wie geht's euch? Feel a little bit funny saying the same thing as I did this morning again, but. Es ist ein bisschen seltsam, so wie ich mich jetzt hier fühle, dass die gleichen Dinge sage, wie ich heute früh gesagt habe. I don't know how Pastor Rob does it every week. Ich weiß gar nicht, wie Pastor Rob das jede Woche macht. But that's the only message I have, so that's the one you guys have. Aber das ist die einzige Botschaft, die ich habe. Also, bitte schön. It's really a privilege to be in the same church with so many young, passionate people and. Es ist wirklich ein Vorrecht, hier in der Gemeinde zu sein, mit so vielen jungen und total leidenschaftlichen Leuten hier. It's great to look around and see all you guys. Super, einfach dich herumzuschauen und euch zu sehen. So besides this morning, this is my first time speaking at all before a church. Also, ausgenommen heute früh, das ist eigentlich das erste Mal, dass ich jetzt in der Gemeinde spreche. I mean, youth groups and stuff, sure, but the whole church. Also ich habe schon einmal zu Jugendgruppen gesprochen, aber das hier ist doch neu für mich. And so, who wants to hear Pastor Rob's advice? Also, wer möchte den Ratschlag von Pastor Rob hören? All right. Hi, Rob. I spoke with your dad today, and he's all pumped up about Sunday. Also, hallo, Rob. Ich habe mit deinem Vater heute gesprochen, und er ist schon ganz, ganz aufgeregt über das, was am Sonntag passieren wird. I'm sure you're getting major prayer support from back home. Also, ich bin ganz sicher, dass du ganz starke Gebetsunterstützung haben wirst von zu Hause. I'll give you three targets to shoot at, since you like shooting. Ich gebe dir drei Ziele, auf die du zielen kannst, da du ja das Schießen magst. Preach the word. Predige das Wort. It's a no-brainer. Also, dazu brauchst du kein Hören. Make them laugh. Das zu verstehen. Bring sie zum Lachen. And make them cry. Bring sie nicht zum Weinen. If you keep that in mind, it'll help you formulate your thoughts. Wenn du das einfach in Gedanken behältst, dann wirst du auch deine Gedanken formulieren können. Making them laugh can be done in a dozen different ways. Also, sie zum Lachen zu bringen, da gibt es vielerlei Möglichkeiten. You can trip walking up to the stage. Du kannst stolpern, während du auf die Bühne gehst. You can leave your zipper down. Du kannst deinen Reißverschluss offen lassen. Or you can come up with a few good lines. Oder du hast ein paar gute Worte, die du einfach weitergibst. I suggest a few good lines. Ich glaube, es wäre gut, ein paar gute Worte zu sprechen. So, yeah, my brother is here, by the way. He's mein Bruder ist auch da, der Peter. Peter Zepano. So Pastor Rob asked me to share, and I'd just like to start by saying my heart is on fire. Also Pastor Rob hat mich gebeten, euch etwas weiterzugeben, und ich möchte einfach damit beginnen, dass mein Herz einfach brennt. It hasn't always been so, though. Das war nicht immer so. I grew up in a church in America and I heard the word every day. Ich bin aufgewachsen an der Gemeinde in Amerika und ich habe das Wort einfach jeden Tag gehört. I grew up in a Christian school. Ich bin aufgewachsen in einer christlichen Schule. And I learned a lot from a lot of great men. Und ich habe sehr viel gelernt von sehr vielen großartigen Männern. But I found myself always coming to this bored point in my walk with God. Aber irgendwie bin ich dann immer zu diesem Punkt gekommen, wo ich irgendwie gelangweilt war. My heart wasn't on fire. Gott. Mein Herz hat dann nicht dieses Feuer gehabt. I mean, that's where I sometimes think I wish I would have gotten saved, you know, when I'm 20, because then it's such a great change that you really notice it, you know, you can see how your life is different after you met God. Und so habe ich manchmal gedacht, es wäre besser, wenn ich vielleicht mit älterem, also mit Erwachsenenalter errettet worden wäre. Dann wäre diese starke Veränderung in meinem Leben zu sehen gewesen. Darauf hätte ich mich immer beziehen können. Because I took for granted that I had this opportunity to live my whole life hearing from God and walking with God. Also ich habe das einfach irgendwie für selbstverständlich genommen, dass ich die ganze Zeit einfach von Gott hören konnte und das im ganzen Leben irgendwie für mich da und verfügbar war. So when I was 12, I was in Budapest in Hungary and my father is a pastor and also im Alter von 12 war ich in Ungarn in Budapest. Mein Vater ist ein Pastor, wir waren dort als Missionare. And yeah, then I went to Finland for a little while with Pastor Brian Williams. He is the husband from Mary's sister Pearl. Dann war ich für eine Zeit in Finnland mit Pastor Brian. Das ist der Mann von der Pearl. And then to France and then to here in Austria. Dann war ich in Frankreich und so kam ich schließlich dann hier nach Österreich. But there was different parts. Like when I was in Finland, I was really on fire. Und da gab es verschiedene Situationen. Als ich in Finnland war, da war ich wirklich Feuer und Flamme. Then I got back to the States and dann bin ich zurückgekommen in die Staaten. Back into the old way of doing things. Nachher war es dann wieder so, wie es immer war, ein bisschen. And I was bored. I had no excitement, so I ich war gelangweilt. Es gab irgendwie keine Begeisterung in meinem Leben. I started searching in the world for all the excitement and the flashy things you see of the world. Und so habe ich angefangen, irgendwo in der Welt nach den Dingen zu suchen, dass ich so irgendwie ein bisschen Spannung in meinem Leben habe, dass irgendwie was wäre. But after a while, aber nach einer Zeit, I realized that this brought nothing eternal. Da habe ich erkannt, dass es eigentlich überhaupt keinen Ewigkeitswert hat. And I guess the real time I turned my life around for God was when my mother was sick. Und ich glaube, dass die Zeit, wo ich wirklich mein Leben umgewandt habe und einfach Gott zugewandt habe, das war da, als meine Mutter krank war. She had breast cancer. Sie hatte Brustkrebs. She had lymph node cancer. Krebs in den Lymphknoten. And the doc told me she might not be around more than a couple of years. Und der Arzt sagte mir, naja, vielleicht hat sie nur noch ein paar Jahre zu leben. Then I hit my knees, of course, and I. Und ich war auf meinen Knien natürlich. I said, God, I'll do anything, just don't take my mom. Gott, ich werde alles tun, nur nimm meine Mutter nicht. And so then I really gave myself, I committed myself. Und so habe ich mich wirklich hingegeben. And when she was healed, then. Und sie wurde geheilt. Then there was no turning back. Und habe ich gesagt, nein, ich werde jetzt nicht zurückkehren. So that's my motivation. I'm forever thankful for this one. You know, it's huge. It's. Und das ist meine Motivation. Ich bin einfach dankbar. Und das ist einfach eine Riesensache, die da geschehen ist. And I don't want to look back on my life when I'm 80 and say, why did I live selfishly? Und ich möchte nicht zurückschauen, wenn ich vielleicht 80 bin, zurück auf mein Leben und denken, warum habe ich so egoistisch, so selbstsüchtig gelebt? John Eldridge says in his book Wild at Heart. John Eldridge schreibt in seinem Buch Der ungezähmte Mann. If you look around in most churches, what do you see? Wenn du dich so umschaust in den meisten Gemeinden, was siehst du da? You see bored men. Du siehst einfach gelangweilte Männer oder Menschen. Why is that? Warum ist das so? Why are we so bored? Warum sind wir so gelangweilt? So I want to ask you as my church and my teammates and my friends. Ich möchte euch einfach fragen, als meine Gemeinde, mit der ich jetzt zusammen bin, als meine Freunde. Ja. What's your passion and what's your inspiration? Worin liegt eure Leidenschaft? Worin liegt eure Inspiration? I also study business and I see how the world works and it's completely based on rational self-interest. Ich studiere auch Wirtschaft oder Ökonomie und ich sehe, dass da einfach die Grundlage der Egoismus ist, dass man rationell handelt, um sich selbst zu befriedigen. Ihre Grundlage ist, dass sie einfach nur die Dinge tun, die ihnen selbst einen direkten Nutzen stiften. But the Bible teaches us as the church to serve without thinking selflessly, to serve selflessly. Aber die Bibel lehrt uns als Gemeinde, dass wir einfach dienen sollen, ohne an uns selbst zu denken. And we do it, we do it. Und das machen wir ja auch. And we learn it from the pulpit. Und wir lernen das auch von der Kanzel hier. But sometimes we tend to slip back into that boredom. Aber manchmal da schlingern wir so zurück in diese Langeweile. So we have to figure out a way to keep ourselves motivated. Also müssen wir irgendwie eine Möglichkeit finden, wie wir unsere Motivation einfach aufrechterhalten können. And I think the first thing to do is to realize that we are all a team. Ich glaube, der erste Punkt ist der, dass wir erkennen, dass wir alle ein Team sind. And we have to work together. Und wir müssen einfach zusammenarbeiten. We have to neglect seeking self promotion or positions. Wir müssen es einfach zurückstellen, dass wir irgendwie uns selbst da hier befördern wollen oder irgendwie selbst Anerkennung suchen. I mean, we need to find our place within the body to serve, but we need to not be after a certain position, just really basic teamwork. Ja, es geht darum schon, dass wir den Platz finden, wo wir dienen können. Aber es geht nicht darum, da irgendwie eine Position zu suchen. So, es ist eher ein Teamwork. So we have these, look at you guys, we have these great young adults who are just on fire and ready to go. Schaut euch an, wir haben diese großartigen jungen Erwachsenen, die einfach Feuer und Flamme sind und bereit sind, einfach loszugehen. And we have these incredibly wise people who are above us in the chain of command and who know the Bible. Wir haben einfach die Leute, die unglaublich weise sind, die uns vorausgehen und die auch diese Kenntnis der Bibel haben. It's just like in the army, it's the chain of command. Es ist wie in der Armee, da gibt es eine Befehlsstruktur, eine Befehlskette. God teaches them and they have the experience. Gott lehrt sie und dadurch haben sie auch die Erfahrung. And then they need to teach it to us. Und dann müssen sie es einfach weitergeben und uns lehren. And when you, the army, you don't send, the soldiers just don't make up their own missions and go out and do them. Wenn man da die Armee zum Beispiel nimmt, das sind nicht die Soldaten, die sich da selbst die Befehle geben und die Lager sich ausdenken. They need guidance, they need special skill training. Sie brauchen da eine Führung und sie brauchen ein Training, wo sie ihre speziellen Skills lernen. And so we, as the youth, want to ask you to train us, to teach us. Und wir als Jugend, wir wollen euch bitten, dass ihr uns einfach trainiert, dass ihr uns einfach übt und das weitergebt. Train us in every skill that we need to go out and fight the fight. Bildet uns aus, trainiert uns in jeder Fertigkeit, die notwendig ist, damit wir rausgehen können und den Kampf einfach ausfechten können. What I loved about this church when I first came here, was ich wirklich liebe an dieser Gemeinde, aber speziell als ich hierher kam, habe ich es gesehen, was that the focus is not on the man or the position. Dass die Ausrichtung nicht auf einen Mann ist oder auf irgendeine Position, die man vielleicht erreichen möchte. The focus is on God. Die Ausrichtung ist auf Gott. Pastor Rob has said to me countless numbers of times. Herr Pastor Rob hat das einfach unzählige Male zu mir gesagt. If God calls him to be an evangelist, he'll give up the pulpit. Wenn Gott ihn berufen würde, irgendwie Evangelist zu sein, dann wird er einfach die Kanzel abgeben. And I love that because. Und ich liebe diese Einstellung. Because it just shows his heart is to support the team and not maintaining his position. Und das zeigt einfach, dass sein Herz darin besteht, einfach das Team zu unterstützen und nicht irgendwo seine Stellung zu aufzubauen. And so today I want to talk about how to make our team the most successful. Und heute möchte ich einfach darüber sprechen, wie wir unser Team zu dem machen können, was am erfolgreichsten ist. I mean, come on guys, you know we can do it. We can fill these chairs. Und hey, ihr wisst ganz genau, wir können diese Stühle hier, wir können sie einfach anfüllen. Just to fill these chairs would take no work at all. Und nur diese Sessel hier anzufüllen, es braucht eigentlich gar keine Arbeit. But to double the church, triple the church, so it needs three or four more services. Aber vielleicht die Gemeinde zu verdoppeln oder zu verdreifachen oder vervierfachen, dann braucht es auch mehrere Gottesdienste dazu. That should be our goal this year. Excuse me? That should be our goal this year. We should. Das sollte unser Ziel für dieses Jahr sein. We should have extremely high ambitions. Wir sollten einfach extrem hohe Ambitionen auch haben darin. So one thing that helps me when I think about God and how I'm going to serve him each day. Eine Sache, die mir hilft, wenn ich über Gott nachdenke und darüber, wie ich ihn jeden Tag dienen kann. Is this sentence that we'll hear when we get to heaven, well done, thy good and faithful servant. Das ist einfach dieser Sinn, dass ich im Hintergrund einfach immer behalte, dass ich da einmal hören werde, gut gemacht, mein treuer Diener, wenn ich in den Himmel komme. So are we motivated? Are we going to hear that? Or are we going to hear, ja, ja, nicht schlecht? Also wird uns das motivieren, wenn wir das einmal hören, ja, gut gemacht, oder werden wir vielleicht hören, war ganz gut. And another thing is, I like to picture him as a king, as he is. Und ein weiterer Punkt, der mir hilft, ist, dass ich ihn einfach mir vor Augen halte, als der König, der ist. Many people think of him as this picture here, this gentle, humble, meek Jesus, which he is. Viele denken vielleicht in diesem Bild an ihn, dass er sanft ist, dass er demütig ist, was ja auch stimmt. And thank God he is like that. Und Gott sei Dank, dass er so ist. But I prefer every morning to think about him like this. Aber ich ziehe es vor, eigentlich jeden Morgen einfach so über ihn zu denken. Because I can't let this Jesus down. Denn ich kann ihn einfach nicht einfach im Stich lassen. Diesen Krieger. I can't say to myself, well, he's so humble. He'll understand me that I didn't have time today, that I had to work hard. Also kann ich einfach sagen, ja, er ist so demütig und sanft. Er wird nicht verstehen, dass ich ja zu arbeiten habe und keine Zeit für ihn habe. He's a warrior. He's got er ist ein Krieger. A 2-meter sword on him at all times. Er hat die ganze Zeit dieses 2 Meter lange Schwert. And it's like with the king, if we served the king on earth. Und das wie einem König, wenn wir einem König dienen würden hier auf der Erde. He would give us a purpose or a mission for each day or each week. Er würde uns einen Zweck geben, eine Mission für jeden Tag, für jede Woche. He would give us a reward if we completed the mission successfully. Er würde uns Belohnung geben, wenn wir diesen Auftrag auch erfolgreich ausführen würden. And we would receive punishment if we didn't. Aber es gäbe auch Strafe, wenn wir es nicht hätten. I don't think God's so big on the punishment thing. I think he just slowly corrects us back to walking with him. Ich möchte jetzt keinen Punkt draus machen, dass er irgendwie strafen würde, aber ich glaube, dass Jesus es einfach ein bisschen schon korrigiert, damit wir wieder auf den Weg kommen. But we're fighting a battle every day to stay motivated is the point. Aber der Punkt ist der, wir kämpfen jeden Tag darum, um einfach diese Motivation uns zu erhalten. The devil's number one goal is to take away our motivation. Das Ziel Nummer 1 des Teufels ist einfach, uns die Motivation zu rauben. He wants to make you useless. Er möchte dich einfach nutzlos machen. He wants to discourage you. Er möchte dich entmutigen. He wants you to feel like you can't do anything besides. Er möchte einfach, dass du denkst, du kannst eigentlich gar nichts zustande bringen, außer the minimal. Außer das Geringste eben. But we can do the maximum. Wir können das Maximale tun. We can do everything. Wir können alles tun. Through God who strengthens us. Durch Gott, der uns stärkt. So be careful when you're hungry and you're weak and you're tired. Also seid achtsam, speziell dann, wenn ihr hungrig seid, wenn ihr schwach seid, wenn ihr müde seid. Or when you're sick, because this is when oder wenn ihr krank seid. The devil completely takes advantage of us. Denn genau dann wird der Teufel versuchen, die Situation auszunutzen. You gotta have your guard up. Du musst einfach deine Rüstung hochhalten, deinen Schutz. And just like a king wouldn't send us to fight the whole army by ourselves. Und genauso wie der König uns nicht losschicken würde, dass wir eine ganze Armee allein einfach bekämpfen. He sends us with our army, with our team. So schickt er uns und sendet uns aus einfach mit der ganzen Armee, mit unserem Team. And there's two types of soldiers. Und es gibt zwei Arten von Soldaten. There is the technical soldiers. Es gibt die technischen Soldaten oder die Unterstützungstruppen. And there's the frontline soldiers. Und es gibt die Truppen an der Front. And so maybe you say, yeah, but I'm not good at soul winning, which is to me like an example of the frontline soldier. Und vielleicht sagst du, naja, Seelen gewinnen, ich weiß nicht, ob das meine Sache ist. Und das ist für mich ein Beispiel für einen Soldaten, der eben direkt an der Front steht. It doesn't matter, you can be a technical soldier. Es spielt keine Rolle, du kannst auch jemand sein, der eher im Nachschub ist. So here are some examples. Beate and Linda are technical soldiers. Da sind Beate und Linda, sie sind im Unterstützungsbereich. But not only are technical soldiers. Aber nicht alleine jetzt. In der unterstützenden Truppe. I mean, not only do they organize the whole church. Es ist nicht nur, dass sie die ganze Gemeinde einfach organisieren, damit sie läuft. But they have such incredible administrative skills. Sie haben einfach eine unglaubliche Fähigkeit für die Administration, für die Verwaltung. But then we got guys like Georgie, and he's on the front lines. He's on the streets. Es gibt aber Leute wie der Georgie, die einfach direkt an der Front stehen, in den Straßen. And there's lots of different ministries, drugs, prostitution. Und da gibt's eine ganze Reihe von verschiedenen Diensten, die in den Drogensüchtigen, in der Prostitution, Sonntagsschule. So our main battle is not finding our ministries or our missions, because God gives us many. Also unser Hauptkampf liegt nicht darin, irgendwie jetzt unseren Dienst zu finden, denn da sind ja bereits so viele, die man irgendwie annehmen könnte. Our main battle is staying highly motivated to do them. Unser Hauptkampf liegt eigentlich darin, diese hohe Motivation einfach aufrechtzuerhalten, dass wir diesen Dienst auch ausfüllen. Can I hear something, some amens or something? Kann ich irgendwie Amen, Amen, Halleluja hören, Amen, bitte. You know, that'll make me monotone. You guys gotta speak to me. Das macht's monoton. So, Pastor Rob's been preaching to us and he's been saying, we gotta spend time alone with God. Pastor Rob hat uns zu uns gepredigt und hat gesagt, bitte verbringt einfach Zeit alleine mit Gott. How else should we stay motivated? Wie sollen wir sonst motiviert bleiben? This is going to renew our passion and set every one of us on fire. Das wird einfach unsere Leidenschaft erneuern und es wird jeden eins von uns richtig brennend für Christus machen. I can tell you personally, the last 6 or 7 months I've been really spending time alone with God. Ich kann euch sagen, einfach die letzten 6-7 Monate, ich habe wirklich diese Zeit mit Gott immer alleine verbracht. It's completely changed my life. Es hat mein Leben einfach völlig verwandelt. I went from being burdened by things that I had to do for the church. Ich bin davon ausgegangen, dass es eine Situation war, dass ich irgendwie belastet war von verschiedenen Dingen, die ich irgendwie für die Gemeinde machen musste. Das war eine Last für mich. To full of energy. Und jetzt bin ich in der Situation, dass ich einfach voller Energie bin. So we need to spend time with the Lord every day to stay full of energy. Wir müssen einfach Zeit jeden Tag mit dem Herrn verbringen, auf dass wir einfach diesen Energielevel hochhalten können. We have to fix our hearts on God. Wir müssen unsere Herzen auf Gott konzentrieren. And not just on God, we got to fix our hearts to spend time with Him every day, even if it's only 20 minutes. Wir müssen auch unser Herz einfach darauf setzen, dass wir jeden Tag einfach Zeit verbringen. I'd like to read you from, if you have your Bibles, please turn to 2 Chronicles. Schlag da mal hin zum 2. Chronik. 12:14. Kapitel 12, Vers 14. This says. Oh, this is talking about Rehoboam, and he was Solomon's son, and he was the king. Da spricht es von Rehabiam, und das ist der Sohn Salomos, und er war König. And in the verse before it says Rehoboam reigned for 17 years. Und in dem Vers davor heißt, dass Rehabiam 17 Jahre regierte in Jerusalem. And he was a good guy, you know. He walked with the Lord. Und das war ein guter Mann. Er wandelte mit dem Herrn. For 17 years, that's für 17 Jahre. And then in verse 14 it says, and he did evil. Und dann aber in Vers 14 heißt es, aber er tat, was böse war. Because he prepared not his heart to seek the Lord. Denn er richtete sein Herz nicht darauf, den Herrn zu suchen. And that first part, and he did evil. Und dieser erste Teil, da heißt es, er tat Böses. That's dangerous. Das ist gefährlich. I mean, it's not just saying, if we don't prepare our hearts with the Lord, that we're gonna become lukewarm, we're gonna be not so productive. Also da steht nicht, okay, wenn wir unser Herz nicht vorbereiten, dann werden wir ein bisschen lauwarm sein, wir werden nicht so produktiv sein. It says we can do evil. Nein, da steht, wir können Böses tun. I don't want to do evil. Ich möchte Böses nicht tun. So we have to spend time every day to protect ourselves. Also müssen wir jetzt jeden Tag Zeit mit Gott verbringen, auf dass wir uns selbst beschützen können. I have seen my entire life men of God serve God their entire life. Ich habe mein Leben lang einfach auch Männer Gottes, die Gott einfach ihr ganzes Leben gedient haben. I've learned from them. Ich habe von ihnen gelernt. I've been motivated by them. Sie haben mich motiviert. And then I've seen them in the end of their life forsake God. Und habe ich doch gesehen, wie sie am Ende ihres Lebens einfach Gott verlassen haben. And it just crushes all the people that have followed them. Und irgendwie werden auch die Menschen, die ihnen gefolgt sind, dadurch zerschlagen. Not followed them, but learned through them. God used also einfach die Menschen, die von ihnen gelernt haben, indem Gott einfach durch sie gewirkt hat. It's that cycle again. It's that phases. People get bored. Und da ist wieder dieses Rad, dass Leute wieder gelangweilt werden. Dieser Zyklus immer wieder passiert. So, the only way to continually serve. Und die einzige Möglichkeit, wie ich einfach kontinuierlich dienen kann. Without forsaking God through because of this boredom. Ohne Gott einfach irgendwie zu verlassen, weil ich vielleicht gelangweilt bin. Is to spend time every day and fix your heart on that. Es zeigt einfach, dass ich jeden Tag mit Gott Zeit verbringe. Pastor Rob says, if you spend 20, I heard him say before, if you spend 20 days in a row doing something, it'll become a habit. Pastor Rob hat gesagt, schon mal früher, wenn man also 20 Tage irgendwie eine Zeit, also Dinge tut, dann formt sich daraus eine Gewohnheit. So now I just want to challenge us. Also möchte ich uns jetzt herausfordern. The next 20 days. Die nächsten 20 Tage. Can we spend just 20 minutes a day? Können wir einfach 20 Minuten am Tag damit verbringen, dass wir uns speziell vorbereiten? And let's see if we see a change. Und lass einmal schauen, ob wir diese Veränderung irgendwie sehen können. Let's see if we get that fire. Ob wir nicht vielleicht dieses Feuer fangen können. It's just like fighting a battle, or it's just like a football match. Das ist so wie in einem Kampf oder vielleicht wie auch in einem Fußballspiel. You know, we need reflex. Wir brauchen da Instinkte und Reflexe. In a football match, you can't just say, well, the guy's coming and he's probably going to shoot, so maybe I should go 2 meters left. Also im Fußballspiel kann ich sagen, oh, da kommt er. Vielleicht schießt er. vielleicht sollte ich jetzt 2 Meter links oder rechts gehen. It's reflex. You do it without thinking. You attack. Nein, das ist ein Reflex. Du machst das ohne drüber nachzudenken. That's how our time with God has got to be. Und so muss unsere Zeit mit Gott sein. We've got to not even know what happened. Wir müssen nicht einmal wissen, was genau geschehen ist. Find ourselves in front of our Bible. Und plötzlich finden wir uns wieder und wir sind vor unserer Bibel. With the Lord preparing. Mit dem Herrn und wir bereiten unser Herz vor. Men also need to spend time with God every day. It's a requirement in 1 Corinthians 11:13. Männer müssen einfach jeden Tag Zeit mit Gott verbringen. Es ist einfach ein Erfordernis. Wir finden das auch im 1. Korinther 11. 11:3, please, excuse me. Im 1. Korinther 11, Vers 3. Actually, I changed that. It's not a requirement. So. It talks about the headship of God over Christ and Christ over man. Das spricht es über die Tatsache, dass Christus das Haupt ist über die Menschen, den Mann. Und der Mann über die Frau. Yeah, a man over a woman. And this is so important for us. I mean, God doesn't say we have to spend time with him every day. It's no religious requirement. It's just his greatest wish. Es ist so wichtig zu erkennen, dass es nicht irgendwie eine Religion ist, sondern das ist sein größter Wunsch, dass wir das jeden Tag tun. And another thing is we need to pray for discernment. Ein weiterer Punkt ist, dass wir einfach beten, dass wir Unterscheidungsvermögen haben. And discernment is being able to see when the devil is attacking us. Unterscheidungsvermögen ist, dass man einfach erkennt, wenn der Teufel uns angreift. And that can only come through our time alone with God. Und das kann nur geschehen, indem wir Zeit alleine mit Gott verbringen. You know, it's like my mom, she really had great discernment. I told the story this morning. Und das ist wie meine Mutter, die hat einfach ein großartiges Unterscheidungsvermögen immer gehabt. Und ich habe diese Geschichte schon heute früh erzählt. I could not lie to that woman. Ich habe einfach nicht in ihr Gesicht lügen können. It was impossible. Es war unmöglich. I would come home from a party late at night or something. Also ich kam spät am Abend nach Hause von einer Party. And I remember one time she was sitting in the rocking chair. Und ich kann mich erinnern, wie ich dann nach Hause kam, da saß sie im Schaukelstuhl. And there I was like tiptoeing by. Und ich versuchte auf Zehenspitzen ganz leise mich vorbeizuschleichen. I'm like, oh man, I know she heard the door slam. Also Mann, die hat schon gehört, wie die Tür gekracht ist. And she says, come over here real quick. Hey, komm mal schnell rüber bitte. And she says, where were you? Wo warst du? I said, oh Mom, I'm at this. I was at this church, this youth group. Diese Gemeinde, diese Jugendgruppe dort. This new youth group. Diese neue Jugendgruppe. It's unbelievable. We're all. Unglaublich. And in my head, I'm justifying it. I'm saying. Und in meinem Kopf versuche ich das irgendwie zu rechtfertigen. Well, we're all youth, you know. Also, nun, wir sind ja alle Jugendliche. Wir sind noch jung, also bitte. There's like one dude there. He said he was a Christian. Also war einer da, der hat gesagt, er ist ein Christ. But she just said, no, you're at a party. You're grounded. You're not going out for a month. Hey, du warst auf einer Party. I'd be like, Mom, no. Bist festgesetzt, Arrest für. Not happening. We need that discernment. Wir brauchen dieses Unterscheidungsvermögen. So, here is my. If you don't take anything else from this message. Also, wenn du nichts anderes aus dieser Botschaft mitnimmst, dann bitte das. Take this sentence. Nimm diesen Satz mit. I was always taught that idolatry is anything that comes between God's plan for your life and what you actually do, what becomes between you and God. Ich habe immer gelernt, dass Götzendienst eigentlich das ist, wenn etwas zwischen mich und Gott tritt. So with that in mind, und mit das jetzt im Gedanken, justification of procrastination, eine Rechtfertigung, dass ich Dinge verzögere, instead of acceleration, anstatt dass ich mich in diesen Dingen einfach beschleunige, to serve with our heart fixed on God, um eben zu dienen mit meinem Herzen ganz auf Gott ausgerichtet. Is idolatry because it's coming between God's plan for our lives. Diese Verzögerung ist Götzendienst, denn es kommt einfach zwischen dem Plan, den Gott für unser Leben hat. Which is high impact. Und der besteht darin, dass wir eine starke Wirkung haben. So in different words, if we say, also in anderen Worten, if we say it's okay, wenn wir sagen, naja, ist schon gut so, ist schon gut so. That we don't have time today to spend with God. Dass wir jetzt heute keine Zeit mit Gott verbracht haben. I'll start on Monday. Ich werde das mal am Montag machen vielleicht. God understands I'm stressed. Also Gott wird das schon verstehen, also ich habe jetzt ein bisschen Stress hier. If we say that's okay. Wenn wir sagen, das ist schon okay so. And we don't move faster and faster with our relationship with God. Und wenn wir da uns nicht beschleunigen und anstrengen einfach unsere Beziehung mit Gott. Then we're living in idolatry. Dann leben wir im Götzendienst. Because it's coming between what God's plan for our life is, which is high impact and to move faster and faster and to use every day. Denn es wird einfach dazwischen treten zwischen dem, was Gottes Plan für uns ist. I mean, denn should sein Plan ist es einfach, dass wir beschleunigen und eine starke Einwirkung haben auf diese Welt. There should not be a person we know who hasn't heard from us or has not been invited to this church or Da dürfte es keine Person geben, die noch nicht von uns gehört hat oder die noch nicht von uns eingeladen wurde hier in die Gemeinde. Has not at least doesn't know that we're a Christian. Und die, es darf einfach keine Person geben, die einfach nicht weiß, dass wir Christen sind. God's plan for us as a church is not low impact. Gottes Plan für uns als Gemeinde ist nicht, dass wir nur einfach diese zu vernachlässigende Wirkung haben. In Matthew 28:19. In Matthäus 28, Vers 19. It says, "Go ye therefore and teach all nations." Da heißt es, geht hinaus in die Welt und lehrt alle Nationen. Baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. And unto the ends of the world. Und bis an die Enden der Welt. Does that sound low impact? Klingt das nach einer geringen Wirkung? I don't think so. I mean, ich glaube nicht. One of my mom's good friends just died the other day. Also eine gute Freundin von meiner Mutter, sie ist am anderen Tag gestorben. Judy Panico, maybe some of you guys know her. Judy Panico. Vielleicht kennt jemand sie. She was 51, 52. Sie war also 51, 52 Jahre alt. And that's young. Und das ist jung. And they found her just sitting on the couch in the morning. Her husband found her sitting on the couch. Ihr Mann hat sie gefunden, wie sie einfach da lag auf dem Sofa. Time is short, guys. Die Zeit ist kurz. We gotta move. Wir müssen einfach was tun hier. Wir müssen uns bewegen. So. We have to invite everyone we know. We have to memorize. If we can't memorize a verse a day, we have to read a verse a day. You know? Also wenn wir es nicht auswendig lernen können, dann müssen wir doch zumindest einfach jeden Tag lesen. And so Pastor Rob's been preaching about how we should talk to everyone. He's been talking about Cody in the parks. Also Pastor Rob, der lehrt uns darüber, wie man Leute anspricht, und Pastor Rob erzählt, wie er damit Cody in den Park geht. And Cody's his tool, you know. Und Cody ist einfach wie ein Instrument, damit er Leute erreichen kann. And that's really cool. So I asked Pastor Rob, shouldn't we have fear that if we talk to everyone we know that they're gonna be turned off from God? Und ich habe ihn so gefragt, sollten wir nicht Angst haben, wenn wir mit jedem also über Gott sprechen, dass sie irgendwie vielleicht, weiß ich, das irgendwie komisch nehmen und sich von Gott abwenden? Shouldn't we wait for divine appointments? Sollten wir nicht viel mehr auf göttliche Verabredungen warten? But the thing is, if we prepare our hearts every single day. Aber der Punkt ist der, wenn wir jeden Tag unser Herz wirklich vorbereiten. Then the Holy Spirit's with us every single day. Dann ist der Heilige Geist auch jeden Tag bei uns. And every meeting with every person can be a divine appointment. Und jedes Treffen, Zusammentreffen mit einer anderen Person kann eben diese göttliche Verabredung sein. That preparation time with God in the morning. Diese Zeit der Vorbereitung mit Gott am Morgen. Will vent to every person you meet. Das wird einfach sich ausdrücken in der Begegnung mit jeder einzelnen Person, die du hast. So we know we need to be highly motivated, and we know we need to work as a team together. Wir wissen also, wir müssen hochmotiviert sein, und wir müssen auch als Team zusammenarbeiten. But what's our strategy going to be? Was wird unsere Strategie sein? I would say two things. Ich glaube, es sind zwei Dinge. Would be to suffer. Das erste ist einfach auch zu leiden. And to work hard. Und das zweite ist hart zu arbeiten. Doesn't that sound like fun? Klingt das nicht super? Yeah. Das macht Spaß. It's great, huh? Super. Who knows we can't get to heaven by works? Wer weiß, dass wir nicht in den Himmel kommen durch Werke? Right. So, also ihr habt recht. What can we do with works? Und was können wir tun mit Werken? So many people think, oh, you can't get to heaven by works. Du kannst ja nicht in den Himmel kommen mit Werken. Also was soll das? I'm gonna ride this grace thing. Also ich werde jetzt hier auf dieser Gnadenwelle reiten. I'll just end up in heaven. That's great. Und so werde ich dann im Himmel landen. Das ist super. But works do have a purpose. Excuse me. But works do have a purpose. Aber Werke haben sehr wohl einen Zweck. We can show God love with works. Wir können Gott einfach unsere Liebe erweisen durch Werke. I heard that the other day and I was just blown away. Und ich habe das an den Tags gehört, und das hat mich also wirklich tief beeindruckt. I mean, it's one of those things you know actually, but when you hear it, you're like, wow. Das sind Dinge, die du eigentlich weißt, aber wenn du sie einmal dann hörst und dich das anstößt. So Proverbs 16:3. Sprüche 16, Vers 3. It says, commit thy works unto the Lord. Da heißt es, gebe deine Werke oder befiehl dem Herrn deine Werke. And thy thoughts shall be established. Und deine Gedanken werden zustande kommen. Commit your works unto the Lord. Befiehl dem Herrn deine Werke. That's what we gotta do. We gotta commit our time. We gotta commit our Saturdays. We gotta commit our nights. Das ist das, was wir tun müssen. Wir müssen unsere Zeit, wir müssen unsere Samstage, wir müssen unsere Tage, wir müssen dem Herrn befehlen. We have so many good ideas of how to impact this city. Es gibt so viele gute Ideen, die wir haben, wie wir diese Einwirkung haben können auf diese Stadt. And we shouldn't let one slip away. Und wir sollten nicht eine dieser Ideen irgendwie da fahren lassen. We should mix our actions with our ideas. Wir sollten unsere Handlungen auch mit unseren Ideen vermengen. So we got to work hard as a team. Wir müssen hart arbeiten als ein Team. And then we got to suffer a little bit. Und dann müssen wir auch ein bisschen leiden. In 2 Timothy 2:12. Im 2. Timotheus Kapitel. It says, if we suffer, we shall also reign with him. Es heißt dort, wenn wir leiden, wenn wir auch mit ihm herrschen. So we're going to have to suffer, and the cost of our suffering is going to be our time and our energy. Also wir werden ein bisschen leiden müssen, und die Kosten unseres Leidens sind ein bisschen Zeit und auch Energie. We got to give it. We got to give our time and energy. Wir müssen unsere Zeit hingeben und auch unsere Energie. And then we'll reign with him. Aber wir werden mit ihm herrschen. Spiritual kings. Geistige Könige. That's amazing. Und das ist erstaunlich. So to close up, there's a reason they say that God has planted you. God planted me in this church from America. Und es gibt da ein Redensein, das heißt, es gibt einen Grund, warum Gott jemanden irgendwo hinpflanzt und auch mich eben von Amerika hierher in diese Gemeinde gepflanzt hat. It's because when you plant a seed, it grows. Denn wenn man einen Samen irgendwo einpflanzt, dann wächst er dort. It just doesn't receive it, and it grows. It doesn't stay the same. Also er bleibt nicht einfach der gleiche, sondern er wächst schließlich. So we need to do the same in the church. We need to grow. We don't need to just come every week and receive. We need to grow. We need to do things. We need to work. We need to suffer. Es ist nicht nur, dass wir jetzt einfach hier kommen, um zu empfangen, sondern wir müssen auch wachsen. Wir müssen einfach Dinge tun, und das hat auch die Bedeutung, dass wir immer leiden müssen. So let's get pumped up. Let's get motivated. Let's. Also lass uns motiviert werden. Let's go take Vienna. Und nehmen wir Wien ein. If we give our hearts fully to God, really. Wenn wir unser Herzen einfach ganz Gott hingeben. He's going to give us this city. Er wird uns diese Stadt geben. Amen. Amen. All right. Dear Heavenly Father, we want to pray this prayer. Lieber himmlischer Vater, wir wollen dieses Gebet beten. The same prayer that got me out of boredom. Das war das gleiche Gebet, was mich von der Langeweile versetzt hat in diese Motivation. Just set our hearts on fire, God. Bring unsere Herzen einfach zum Brennen für dich. Show us what you want us to do each day. Zeig uns einfach jeden Tag, was sein soll, was wir tun sollen. We'll fix our hearts to spend time with you. Unsere Herzen darauf ausrichten und festsetzen darauf, dass wir Zeit mit dir verbringen. We'll work as a team together. Wir werden gemeinsam als Team zusammenarbeiten. You keep us highly motivated and give us fruit. Und du wirst uns einfach diese hohe Motivation aufrechterhalten. Jesus. Und du wirst uns auch Frucht geben. Jesus name. Darum bitten wir dich in Jesu Namen. Amen.